SWR 2 Tandem. Man sieht sie nicht, sie sitzen zu Hause vor dem Computer und spielen. Tagelang, nächtelang, wochenlang. Und sonst? Was denkt so einer? Wie lebt so einer? Wann geht er zum Beispiel einkaufen? Und wie? In seinem Hörspiel Playing the Game gibt Gordon Vielhaber Einblicke in die Innenwelt eines Computerspielsüchtigen, für den die Welt draußen nur die Fortsetzung seines Computerspiels ist. Playing the Game. Ladephase. Da gibt es kein Licht in dem Raum, nur den Bildschirm, der mein Gesicht in verschiedene Farben taucht. Rot, gelb, blau, weiß, blau, weiß, schwarz, rot. Was ich spiele, ist für die Geschichte egal. Wichtig ist, dass ich spiele und warum ich spiele. Es ist auch nicht wichtig, ob ich mich besonders gut mit Computern oder Konsolen auskenne oder ob ich das alles einfach nur benutze. Ob ich die Spiele auf einem Computer oder auf einer Konsole spiele, ist ebenso unwesentlich. Das kann man alles einfach abschneiden von der Geschichte. Sicherlich, man muss es ansprechen, um zu zeigen, dass man weiß, wie Geschichten eigentlich erzählt werden. Aber man kann auch die Kontexte im Abstrakten und Ungefähren belassen. Wie gut so etwas funktionieren kann, zeigen ja die Computerspiele. Der Ausschnitt, den ein Monitorbild von der Computerspielewelt zeigt, ist ja viel kleiner als die Gesamtspielewelt. Von vielen Sachen nehme ich an, dass sie da seien in dieser Computerspielwelt, obwohl sie eigentlich unsichtbar und unbrauchbar sind. In der Computerspielewelt sind die Handlungsmöglichkeiten immer schon beschnitten, aber das stört nicht, insofern man das akzeptiert. Und dass man das alles akzeptiert, wird als die willentliche Aufgabe der Ungläubigkeit bezeichnet. Ladephase. Die dicken Vorhänge verbergen das Fenster. Ich kann nicht sagen, ob es Nacht ist draußen oder Tag. Auf dem Tisch steht eine Schale, in der ein Müsli die gesamte Milch in sich aufgesogen hat, bereits wieder zu trocknen beginnt. Mit den Wänden hängen Bilder von inspirierenden Persönlichkeiten. Einstein, Gandhi, Marx, Fromm und eins von mir. Warum eins von mir dabei hängt, ob ich das besonders komisch finde oder mich selber sehr ernst nehme, ich weiß es nicht. Es muss ja nicht immer alles Sinn ergeben. Unter den Spielern gibt es dezidiert solche, denen der Kontext einer Handlung vollkommen gleichgültig ist. Da richtet sich das Augenmerk nur auf das Ausführen bestimmter Handlungen, wie zum Beispiel abschießen, reinschießen, springen, laufen und so weiter. Die andere Kaste von Spielern wiederum legt sehr großen Wert auf die Rahmenhandlung, auf das Szenario, in die solche einfachen Verrichtungen eingebettet werden. Welcher Sorte von Spielern ich angehöre, ist wiederum vollkommen belanglos. Dass ich ein Alter habe, ein Geschlecht, eine Biografie, Träume, Sorgen und so weiter, das sind ebenfalls alles nur Texturen dieser Geschichte, die vom Hauptpfad aus nicht zugänglich sind. Sie erscheinen genauso real wie alles andere, was einem in der Storyline begegnet. Die Handlungsmöglichkeiten bleiben eben beschränkt und man erfährt nur das von der Welt, der man sich bewegt, was auch geskriptet wurde. Ladephase. Überraschung! Nein, doch nicht. Nichts passiert. Der gleiche Raum, die gleichen Wände, dieselben Bilder, das Müsli. Damit müsste ich mal was machen. Entweder essen oder wegwerfen. Wahrscheinlich ist wegwerfen die gesündere Entscheidung. Aber dann müsste ich mir neues Müsli zubereiten. Das wäre also die aufwendigere Entscheidung. Ach, es nervt. Was will das blöde Müsli von mir? Kann es mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich werde das Müsli einfach wieder ignorieren. Wenn ich so darüber nachdenke, dann erscheint mir das Computerspielen absolut natürlich. Alle Menschen spielen doch in gewisser Weise, auch wenn sie das selber so nicht sehen wollen, ein Spiel. Dieses Spiel ist ihr Leben. Da gibt es alles, was man auch aus der Computerspielewelt kennt. Ladezeiten, Punkte sammeln, Rätsel lösen, Neustart, Endgegner, Informationsbeschaffung, Heilsäfte und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, dass sie ihr Spiel nicht gut spielen können. Die meisten Menschen sind, was das Lebensspiel anbelangt, totale Rookies. Was macht einen Rookie aus? Ich würde sagen, ein Rookie kann seinen Avatar nicht richtig steuern. Sie wollen die Karriereleiter eine Stufe höher steigen, aber drücken die falschen Knöpfe. Außerdem erkennt ein Rookie nur schlecht, wie das Spiel funktioniert, und er braucht eine Zeit, bis er begreift, was statische und was flexible Elemente sind. So glauben viele User, der nächste richtige Schritt im Lebensspiel sei, die Karriereleiter höher zu steigen, obwohl sie dadurch genau in die übermächtigen Fänge eines bösen Dämons geraten. Sie üben dann sehr verkrampft und mit großer Ausdauer den genauen Ablauf dafür ein. Das ist sehr amüsant. Oder sehr tragisch, wenn ich sehe, dass sie einem Pfad folgen, an dessen Ende sich nur eine Sackgasse befindet, und dass sie nicht erkennen, dass es ganz viele alternative Entwicklungsstränge gibt, die sie einfach übersehen, gar nicht als zum Spiel dazugehörig wahrnehmen. Oftmals stehen auch Avatare vor Zugängen zu anderen Welten und kommen nicht darauf, wie sich die Portale öffnen lassen. Während also die Computerspielewelt festgelegte Zielstellungen für den Protagonisten unter größerer Handlungsbeschränkung vorgibt, bietet die Lebensspielewelt nahezu uneingeschränkte Beweglichkeit, immer wieder neue Wendungen und frei wählbare Spielziele. Meiner Meinung nach ist der größte Pluspunkt beim Lebensspiel die von Computerspielen nur unzureichend simulierbare Interaktivität. Die Entscheidungen des Spielers beeinflussen den Verlauf der Geschichte. Was mich dabei erstaunt ist, dass die Spieler von den interaktiven Elementen der Lebensspielewelt so gut wie keinen Gebrauch machen. Das hat aber auch was Gutes, denn somit fällt die prinzipiell geringere Interaktivität von Computerspielen gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Ladephase. Jetzt fragt sich jeder, was wohl mit dem Müsli passiert ist. Das werde ich einfach nicht verraten. Oder doch? Na gut. Ich habe es aus Überreiztheit gegen die Wand geschmissen. Dabei wollte ich unbedingt mein eigenes Bild treffen, habe aber daneben geworfen, weswegen ich schon ein wenig frustriert bin. Zudem landete der braune Schleim auf dem Bild von Gandhi, der jetzt aussieht wie ein mit Blasen und Furunkeln übersäter postapokalyptischer Mutant. Ich selber spiele mein Lebensspiel als Computerspieler, so sieht's aus. Das ist die Rolle, für die ich mich entschieden habe. Natürlich kann ich auch gar nicht mehr anders, weil ich mich ja nicht einfach rebooten kann. Ich meine, das könnte ich schon, aber das will ich ehrlich gesagt nicht. Tja, das sieht jetzt so aus, als ob ich alles ganz gut in Kontrolle habe. Doch glaubt mir, es ist alles ganz anders. In meiner Wohnung stapeln sich Dinge, liegen Dinge verstreut, vergammeln Dinge, verpesten die Luft, fehlen Dinge, sind Dinge zu viel. All diese Dinge in Ordnung zu bringen, zurechtzurücken, auszusortieren und neu zu beschaffen, das übersteigt zumeist meinen Sinnhorizont. Wenn es dann doch im Bereich des Sinnvollen erscheint, dann reicht meine Konzentrationsfähigkeit nicht aus. Es ist doch vollkommen klar, dass dabei einfach die Aufregung und die Herausforderung fehlt. Ich muss mir nicht beweisen, dass ich eine Ordnung nach Maßstäben der Sauberkeit und Platzeinsparung herstellen kann, dass aus einer äußeren Ordnung eine innere Aufgeräumtheit folgt oder gar, dass eine die Voraussetzung für das andere ist, muss ich ebenfalls als Selbsttäuschung zurückweisen. Aber nur einmal angenommen, ich würde mich darauf einlassen. Ab und zu kommt das auch vor. Zweimal im Jahr, schätze ich. Und da muss ich zugeben, dann lädt sich während des Aufräumens in mir eine Energie auf, die mich total aus der Fassung bringt. Regelmäßig endet der Versuch des Aufräumens dann in wildem Rumschreien und anderen Verhaltensauffälligkeiten, die meine defizitäre Impulskontrolle offenlegen. Um mich zu beruhigen, muss ich zum Spiel zurück. Nach einer halben Stunde ist sie dann wieder genullt, die Energie, und ich kann weitermachen. Ladephase. Jetzt ist es soweit. Endlich gibt es Action. Der braune Schleim auf Gandhis Bild war tatsächlich der letzte seiner Art. Ich werde einen der seltenen Ausflüge in die sozial existierende Parallelwelt unternehmen. Mission: Einkaufen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Sonne strahlt. Rückzugsoption wählen. In der Inventarliste die Sonnenbrille, das T-Shirt, die Shorts und die Flipflops aussuchen und die Mütze, die Jacke, den Pullover, die lange Hose und die Halbschuhe zurücklegen. Noch einmal beginnen. Sepia-Optics mit hochauflösenden 3D-Strukturen, ruckelfreier Bildaufbau bei schnellen Bewegungen und Schwenken der Kamera. Steuerung des Avatars besitzt eine leichtgängige und intuitive Ansprache. Auf den ersten 100 Metern keine Hindernisse oder Gegner. Dafür bleibe ich immer wieder stehen und bewundere die super scharfe und plastische Grafik. An den Weggabelungen nutze ich die Mindmap, auf der das Ziel und die Umgebung eingetragen sind. Ohne Energieverlust erreiche ich den Store. Prepare yourself. Passwort oder Rätsel lösen an der Tür nicht nötig. Der Zugang öffnet sich automatisch. Round one. Ich kann zusätzliche Erfolge freischalten, wenn ich unterhalb von 2 Minuten meinen Einkauf erledige. Hoher Schwierigkeitsgrad. Teile der Karte werden nicht angezeigt. Zielobjekt 1, Milch. Einfach zu finden. Großer, leuchtender Aufsteller direkt am Hauptweg. Zielobjekt 2, Müsli. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Ich sammle Hinweise und zoome auf die Informationstafeln über den Regalreihen. Dabei nutze ich im kurzen Wechsel die Stopp- und Sprintfunktion, um schnellstmöglich von einer Reihe zur anderen zu kommen. Endlich finde ich das Müsli. Ich zünde den noch unangebrochenen Turbo-Boost, den ich mir bis zum Schluss aufgehoben habe. Einmal gerate ich kurz ins Straucheln von der Ideallinie ab, bin aber dennoch in weniger als 5 Sekunden an der Kasse. Zufallsparameter lange Schlange aktiv. Nur noch 20 Sekunden. Ich wähle die Kommunikationsoption und entscheide mich unter den 3 Möglichkeiten. Lassen Sie mich gefälligst durch. Verzeihen Sie, wären Sie so freundlich, mir Vortritt zu gewähren? Und mit einem fragenden Lächeln Milch und Müsli vorhalten für die letztere und komme weiter. An der Kasse zahle ich mit 2 Coins, ohne auf das Wechselgeld zu warten, sprinte nach draußen, schaue auf die Rundenuhr. Mist. 2 Minuten, 5 Sekunden. Nun ist mein Ehrgeiz geweckt. Ich checke meinen Energiebalken und registriere mit Genugtuung einen noch ausreichenden Füllstand. Ich beginne die Runde von neuem. Player 1, Round 2. Milch und Müsli sind jetzt schon auf der Karte eingetragen. Dafür sinkt die Gesamtrundenzeit auf 1 Minute. Kein Problem, ich habe einen anderen Ablauf geplant. Als erstes werde ich Zeit einsparen, indem ich die Regale durchbreche. Und als zweites werde ich an der Kasse versuchen, auf das Laufband zu springen und so direkt zum Ladenausgang zu gelangen. Bin nach sagenhaften 45 Sekunden wieder draußen. You win. Doch eine Horde Konsumzombies ist auf mich aufmerksam geworden. Ich renne schnell zum Ende des Parkplatzes, um aus ihrem Radar zu kommen. Mein Energiebalken leuchtet auf, er ist bereits im kritischen Bereich. Ich werde langsamer. Trotzdem geschafft. Obwohl ich noch einige von ihnen am Ladenausgang in meine Richtung blicken sehe, schaltet sich die rote Alarmstufe ab und ich befinde mich wieder im normalen Modus. Ich bin heilfroh, als ich in der Basis ankomme und die Tür hinter mir ins Schloss fällt. Ladephase. Die dicken Vorhänge verbergen das Fenster. Ich kann nicht sagen, ob es Nacht ist draußen oder Tag. Auf dem Tisch steht eine Schale, in der ein Müsli die gesamte Milch in sich aufgesogen hat, bereits wieder zu trocknen beginnt. An den Wänden hängen Bilder von inspirierenden Persönlichkeiten. Einstein, Gandhi, Marx, Fromm und eins von mir. Warum eins von mir dabei hängt? Ob ich das besonders komisch finde oder mich selber sehr ernst nehme? Ich weiß es nicht. Es muss ja nicht immer alles Sinn ergeben. Sie hörten Playing the Game. Idee und Text Gordon Fehlhaber, Sprecher Frank Pieler.